Kundgabe 664. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.11.1938. Mir ist alle Gewalt gegeben. Strafgericht. Trümmerstätte. Denn mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und was ich tue, ist immer nur ein Werk der Barmherzigkeit und Liebe zu meinen Geschöpfen, denen ich das Leben gab. Der Kreis der mir dienen Wollenden bleibt ebenso meinem Willen unterstellt, und ich gebe den Menschen auf Erden durch sie meinen Willen kund. Denn die Not ist groß. Die Menschen stehen am Abgrund des Verderbens, denn sie erkennen mich nicht mehr als ihren Vater an. Und ich muss einschreiten, will ich sie nicht ganz dem Verderben preisgeben. Und so sehet ihr nur alle Schrecken der Erde, nicht aber mein nach euch in Liebe verlangendes Herz, das euch durch diese Schrecken erretten will. Je mehr ihr in der Finsternis steht, desto härter muss ich euch angreifen, auf dass ihr meiner achtet. Es ist euch der Glaube so fernstehend, der Gedanke an mich so selten und mein Wesen und Wirken so unwahrscheinlich geworden, dass euch nahe nichts mehr aufrütteln und rechtes Denken lehren kann. Dagegen hält die Welt euch in starken Banden. Ihr opfert ihr alles, selbst das, was ihr noch leise in euren Herzen bewahren sollt, den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt. Ihr gebt auch ihn hin, um nüchterner Vorteile der Welt willen. Doch was nützen euch diese, so euch der Vater abruft in die Ewigkeit? Besinnet euch doch auf euch selbst, seid eigennützig für eure Seele bedacht und löset euch von der Welt und ihren Reizen. Ich bange um euch und suche in eure Herzen einzudringen. Verschließet diese Herzen nicht und lebet in der Liebe, auf dass ich mich euch nahen kann und euch Stärkung bringen in der Not der Seele. Wer sich aber abwendet von mir, muss ringen und kämpfen, auch in scheinbarem Wohlleben auf Erden. Denn nichts Irdisches kann ihm die Gnade des Vaters ersetzen, und diese allein ist kostbar für die Ewigkeit. O, wenn ihr euch doch der Wertlosigkeit der irdischen Güter bewusst würdet! Wenn ihr euch nur immer vor Augen halten möchtet, dass euch schon der nächste Tag davon trennen kann und ihr arm und leer in das Jenseits übergehen müsst. Die große Not dort euch zu ersparen, ist meine Liebe und Barmherzigkeit ständig bemüht, und durch Leid und Sorge suche ich, euch auf den Weg des Erkennens zu leiten, was durch Freude und irdisches Glück nimmermehr möglich ist. Und so bringe ich euch von Neuem den Beweis meiner Macht und Kraft und lasse die Erde erbeben. Eine kurze Zeit noch und die Erde wird eine Trümmerstätte werden an vielen Orten. Und was zu mir hält, wird Arbeit bekommen an den Seelen der irrenden, doch willigen Erdenkinder. Ich bleibe unter euch, meine Diener, und stehe euch mit Rat und Tat bei, dass ihr nur immer nach meinem Willen tätig seid. Doch das Elend kann ich nicht abwenden von der Menschheit, die sich selbst solches herangezogen hat, durch ihr verderbtes Denken und ihre Glaubenslosigkeit. Wenn meiner Stimme nicht mehr geachtet wird, wird jeglicher Glaube unter den Menschen erlöschen. Doch das will ich verhüten und dort eingreifen, wo große Gefahr ist. Das Weltgesetz sichert euch den Schutz zu, die ihr Christus verleugnet. Doch wer wird euch schützen in solcher Not? Darum erkennet, dass ich allein der Herr bin über Himmel und Erde und dass in meinem Schutz steht ein jeder, der mich erkennet und voller Glauben ist. Doch ohne diesen ist nur Finsternis euer Los. Erkennet, dass alle Macht der Erde sich nicht aufbäumen kann gegen meinen Willen und dass alles diesem untertan sein muss, weil alles von mir Geschaffene auch von mir regiert wird bis in alle Ewigkeit. Amen.